Okay. Ich bin am Start, gebe mein Geld aus jeden Tag. Tschüss. Du bist mir egal, true, weil ich dich nicht mag. Ich bin die Next Generation, bin das Weed am Blazen. Eure Zeit ist over, keine Rehabilitation. Das fühlt für meine Gang, das fühlt für meine Gang. Das fühlt für meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Das fühlt für meine Gang, das fühlt für meine Gang. Das fühlt für meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Ich grüße Maybach, mein Leben ist so einfach. So wie Mathematik, die Bitch so krass in den G verliebt. Und dabei schiebt den Dick hinein, Boxer, Schatz von Calvin Klein. Du willst so wie wir sein, aber nein. Ich bin am Ballen wie Kobe, hab Cheese Macaroni. I know that you know me, du bist mein Homie, du bist mein Freund. Und ich rolle einen Joint. Ich bin fluffig, swaggy, MDMA in dem Cup, mach mich happy. Sorry, dein Aussehen ist crappy, fatty. Und ich kauf mir jetzt ein neues Cappy. Das fühlt für meine Gang, das fühlt für meine Gang. Das fühlt für meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Das ist für meine Gang, das fühlt für meine Gang. Das fühlt für meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Stofftier von MCM, die Bitch stirbt vor der Handycam. Ich bin nicht Eminem, doch will einen Grammy, man. Keine M&M's, das sind Molly-Tabletten. Was ich smoke ist dope, keine Zigaretten. Ich chill bei McDonald's, Drive-In, Big Mac und Cola kann ich mir leisten. Check, dass mein Dick ist hart wie Eisen. Wir sind flyer als die meisten. Brech dir die Leisten, zieh meine Glock. Du planst einen Komplott. Wenn ich mit dir fertig bin, siehst du aus wie Kompott. Komm, Boss, sagen meine Leute, wenn ich ready bin. Nicht nur, wenn ich ne Bitch fick. Dieser Boy geht heavy in, nicht ins Holiday Inn. Ich will in 5 Sterne Luxus-Suite, weil der Wigger Luxus liebt. Bitches sagen ich Luxus-Suite. Das ist für meine Gang, das ist für meine Gang. Das ist für meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Moneyboy ist meine Gang, Medikamenten Manfred ist meine Gang. Young Hood Hustler ist meine Gang, The G ist meine Gang. MC Smoke ist meine Gang, El Goonie ist meine Gang. Young Sprite ist meine Gang, denn wir haben Scheine, man. Das ist für meine Gang, das ist für meine Gang. Das ist für meine Gang, denn wir haben Scheine, man.